Premix. Ein Hörspiel von Hans Unstern. Artikel 1, Paragraph 1. Der kontrasexuelle Vertrag. Radioversion. Ich, die hier hörende Person, verzichte aus eigenem Willen auf meine natürliche Position als Mann oder als Frau. Auf jedes soziale, ökonomische, erbrechtliche Privileg und auf jede soziale, ökonomische, reproduktive Verpflichtung, die sich im Rahmen des naturalisierten, heterozentristischen Systems aus meiner sexuellen Position ableitet. Ich erkenne mich selbst und alle anderen als Körper an und akzeptiere freiwillig, keine naturalisierenden sexuellen Beziehungen zu unterhalten und keine sexuellen Beziehungen außerhalb des temporären und einvernehmlichen kontrasexuellen Vertrags. Ich verstehe mich selbst als Dildo-Produzentin, als Übersetzer und Distributeurin von Dildos auf meinen eigenen Körper und auf jeden anderen Körper, der diesen Vertrag unterzeichnet. Ich verzichte im Voraus auf Privilegien und auf alle Verpflichtungen, die sich aus ungleichen Machtpositionen ergeben könnten, die durch Wiederbenutzung und Neueinschreibung des Dildos entstehen. Ich verstehe mich als Loch und dessen Bearbeiterin. Ich verzichte auf alle Verwandtschaftsbeziehungen, Heirat oder Elternschaft, die durch die heterozentristische Gesellschaft zugeschrieben werden, ebenso wie auf alle sich daraus ergebenden Privilegien und Verpflichtungen. Ich verzichte auf alle Eigentumsrechte an der Produktion meines Uterus und an meinen spermatischen Flüssen. Ich verpflichte mich, meine Fortpflanzungszellen ausschließlich im Rahmen eines freien und einvernehmlichen Vertrags zu benutzen und verzichte auf alle Eigentumsrechte an dem Körper, der durch diese Fortpflanzungsakte entstanden ist. Dieser Vertrag wird mit der hörenden Person dieser Radiosendung für eine Dauer von 55 Minuten geschlossen und ist jederzeit verlängerbar oder neu verhandelbar. Sprechen Sie Ihren Namen nach dem Signalton in die Lautsprecher Ihres Radios oder Abspielgerätes, um diesen Vertrag zu unterzeichnen. Artikel 1, Paragraph 2. Musik im Trotzdem. Regieanweisung: Zorniges Schulmädchen macht sich Luft, Kontrolle verlieren. Nichts. Test. Tod. Rotz. Nichts. Testo. Tod. Trotz. Nichts. Nichts, desto trotz. Hey, wusstest du, mit meiner Verkörperung lässt sich die Brust anlegen für die Kleinen, ja, die Babys. Verstrickt angezogen von deinen Blicken, heute denn heutig häuten sich meine Umrisse, häufen sich meine Nichts-Testotrotze. Tod, Rotz, Nichts, Testo, Tod, Trotz. Will ich schreien, ohne zu klingen, so wie du? Ich schrei mein Zimmer an. Nichts, Testo, Trotz will ich lernen zu schreien, nicht zu klingen, so wie du. Ich hör auf, die Bänder zwischen meinen Stimmen. Etwas kommt durch, ich hör zu, es macht Spaß. Nichts, Testo, trotzdem hab ich dieses ganze Leben gebraucht, um heute Abend hier zu stehen, im lebenslänglichen Licht. Nehm ich mein Herz von der Leine und singe Unbreak My Voice. Ich könnte jeden Tag üben, aber das würde mich nur krank machen. Nichts, Testo, bin ich deine Schwester. Wenn du mich nennst, geht mein Haar auf. Als Fallschirmspringerin ins Nichts, Test, Test, Test, hallo. Hörst du, wie verheddert, was für ein Aufwand halte ich mich aus. Du bist der schönste Hinweis, der mir je begegnet ist. Nichtsdestotrotz will ich den Schwung aufnehmen, sanft wie du das machst, dieses dich imitieren. Du bist der schönste Hinweis, der mir je begegnet ist, für dieses mich im riesigen Trotzdem. Hast du mich erkannt, weil du gute Augen hast? Du hast so gute Augen. Nichtsdestotrotz sollen sich die Balken biegen, solange ich meine eigene Milch produziere. Saug an meiner linken Tinte, das ist Autokorrektur. Ich bin ein mobiles Telefongedicht. Wir rufen uns an, wir kennen unseren Standpunkt. Wir fallen uns in die Arme, emanzipiert, schnell wie Strom. Langsam wie Glut, laut wie Mäuse, testen das Quietschen, lachen jeden Morgen, lieben uns nichtsdestotrotz allem. I feel gorgeous when I'm breastfeeding. I just feel like a painting. Artikel 1, Paragraph 3, gib mir deine linke Tinte. They don't tell you that. They don't tell you how hot breastfeeding is. But it's pretty hot. Slow down. Take care of it and play with it in the grass. There is a running script that says I have to keep working. I have to keep proving myself I can do it all. I can have this baby and write a song and go on tour and do interviews and do press and, you know, keep the machine of my career running. Artikel 2, Paragraph 1. Das Preciado-Evangelium. Am Anfang war der Dildo. Der Dildo war vor dem Penis. Kontrasexualität behauptet, dass Begehren, sexuelle Erregung und Orgasmus nur nachträgliche Produkte einer bestimmten sexuellen Technologie sind. Diese Technologie erkennt in den Fortpflanzungsorganen nur sexuelle Organe und das auf Kosten einer Sexualisierung der körperlichen Totalität. Um die traditionellen Begriffe von Sex und Geschlecht zu denaturalisieren und zu entmystifizieren, stellt sich die Kontrasexualität die zentrale Aufgabe, die Instrumente und sexuellen Apparate zu untersuchen und damit auch die Sex- und Genderverhältnisse, die zwischen Körpern und Maschinen entstanden sind. Es wird Zeit, damit aufzuhören, Sex so zu untersuchen und zu beschreiben, als sei er Teil der Naturgeschichte menschlicher Gesellschaften. Die Geschichte der Menschheit verdient es, in Geschichte der Technologien umgetauft zu werden, in der Sex und Geschlecht Apparate darstellen, die in ein komplexes technologisches System eingeschlossen sind. Artikel 2, Paragraph 2. Gebet und Malerei. Auf Augenhöhe mit einer Göttin. Ich wollte eine Bilderreihe mit dem Titel Apokalypse machen. Apokalypse. Es ist ziemlich intim, das hier zu erzählen. Ich habe viele Skizzen und Gedanken dazu gehabt, aber ich habe es nicht hinbekommen. Am Ende blieben die Leinwände leer. Ich habe es nicht hinbekommen. Es war die radikalste und grausamste Apokalypse, die ich malen konnte. Aber Galerien haben sich nicht dafür interessiert. Meine Freundinnen auch nicht. Und verkauft habe ich auch keine. Es gibt eben doch keine Bühnen für das Scheitern. Ich werde als Frau gelesen und die ganze Zeit zur Elternschaft befragt. Da stehen leere Leinwände um mich herum, wie eine Mauer, und ich werde nicht gefragt, was ich zurzeit so male. Wenn ich es zurücknehmen würde, würde es nichts ändern. Wenn ich mich verweigern würde, würde es nichts ändern. Ich bin raus aus dem Blut. Raus aus dem? Alles ist so absehbar geworden in den letzten Jahren. Undurchdringlich. Alles ist zu einem Stillstand geraten. Mein Lebenslauf läuft nicht mehr. Wie eingetrocknete Tinte. Ein Fleck schreibt mich auf. Ich weiß aber, was ich in der Zeit gemacht habe. Kochen, abwaschen, einkaufen. Nachts zwei, dreimal aufstehen. Warum wird der Vater nicht zum Kind befragt? Das bloße Reden über seine Kunst ist ja schon so aufgeladen. Ich nehme diese vollgekackte Windel und schmeiß sie auf eine weiße Leinwand. Das ist mein Beruf. Artikel 3, Paragraph 1. Gedicht aus dem 22. Jahrhundert. Rasurzwang. Mein Leben im Rasurzwang. Erinnert ihr euch noch, wie anstrengend es war, dieses Leben im Rasurzwang? Es gab Regeln für Haare. Ich habe etwas vorbereitet. Es begann damit, dass bestimmte Personen mit bestimmten Körpermerkmalen nur an bestimmten Körperstellen Haare haben dürften. Konzentration. Form und Farbe der Haare, zum Beispiel auf und am Kopf, waren ausschlaggebend. Für Ruhe oder Übergriffe. Mein Leben im Rasurzwang. Ein Griff von hinten in der U-Bahn, in die Locken. Erinnert ihr euch noch, wie unerträglich es war, unser Leben im Rasurzwang. Leben Es gab Regeln für Haare. Die Regeln werden immer strenger. Es begann damit, über Jahrhunderte dass bestimmte Personen dass selbst die aufgeklärtesten bald nicht mehr wussten, dass so gut wie alle Menschen Haare am Arsch haben. Der Haare nicht nur diese Öffnung teilen alle Menschen oder auch deren Haare. Eingriff. Die meisten der männlich Sozialisierten kamen immer weniger im öffentlichen Leben vor. Sie hatten mehr und mehr zu tun im fortschreitenden Rasurzwang. Und endlich ging ihnen ein Licht auf, aber eben nicht hell genug. Haare würden so selten, haben, dass viele nicht nur deren Haare Öffnung nur noch mit Menschen einem A schrieben. Auch deren Haare. Weil es falsch erschien. Das Wort die männlich Sozialisierten kamen immer seltener im öffentlichen Leben Beinhaar vor. Würden Haare vollends abgeschafft. Das Mittel war gerade auf den Markt gekommen, als Kate Moss, vielleicht erinnert ihr euch noch an sie, eine nette Kollegin von mir, als Kate Moss sich Moos auf den Beinen wachsen ließ. Weil es sie war so erschien, angefressen von der Vorstellung, Haare würden verschwinden, dass sie nach drastischen Wegen suchte, sie zu retten. Und das nebenbei auf den noch populärer gekommen, zu werden. Kate Moss, vielleicht erinnert ihr euch noch an sie, eine nette Kollegin von mir. Als Kate Moss sich Moos auf den Beinen wachsen ließ. Sie hatte im Internet ein altes Video der Schauspielerin Monique entdeckt, die bei einer Golden Globe-Verleihung ihr Beinhaar ausgezeichnet in Szene setzte. Kate war total entzückt. Kurze Zeit später, mitten im Rasurzwang, würde ihre Kampagne für das Haarwuchsmittel Haarlich so populär, dass das drohende Ende der Haare niemanden mehr geil machte. Es war ultra hip, Haare zu haben. An alle Menschen, an allen Stellen, in allen Formen. Es wurden haarige Videos gedreht. Hast du nicht gesehen? Mit irgendwas mit Haaren. Jedes zweite Wortspiel funktioniert jetzt mit irgendwas mit Haaren. Danke. Was für ein langweiliges Leben, unser Leben im Rasurzwang. Artikel 3, Paragraph 2. Musikstück aus dem 21. Jahrhundert. Wir gehen mit Rasierklingen, wir gehen mit Rasierklingen, wir gehen mit Rasierklingen ins Bett. Wenn wir wieder wach werden, hab ich ein Babypopöchen und du ein volles Fell voll deiner Flausen. Hält uns weich, hält uns warm, mein Rasurzwang. Dein Rasurzwang im Flugmodus abgestürzte SMS Brieftauben. Ich dachte, ich spinne. Oder hatte ich kein Netz? Oder bloß versucht, deinen Namen zu berühren? Durch zerbrochenes Glas deinen Namen zu berühren. Wir rennen mit Rasierklingen, wir fliegen mit Rasierklingen, wir landen mit Rasierklingen im Bett. Wenn wir wieder wach werden, hab ich ein Babypopöchen und du ein dickes Fell. Hält uns warm, hält uns weich, hält uns an. Mein Zensurzwang, dein Zensurzwang. Mhm. haben wir uns beehrt in der Hauptstadt des Haaresträubens, mitten im Rasurzwang, im Rasurzwang. Wir singen mit Rasierklingen, wir klingen mit Rasierklingen, wir tanzen mit Rasierklingen im Bett. Wir springen mit Rasierklingen, wir lachen mit Rasierklingen, wir gehen mit Rasierklingen ins Bett. Wenn wir wieder wach werden, hab ich ein Baby. Artikel 4, Paragraph 1. Natürliche Monstrosität. Der Dildo ist der Natur nicht treu. Der Dildo ist ein Alien. Der Dildo richtet den Penis gegen sich selbst. Er wird als natürlich gedacht, als Präsenz und ist in dieser Hinsicht selbstgenügsam. In der heterosexuellen Mythologie genügt der Penis. Hat eine Person zwei davon, fällt sie bereits unter die Monstrosität eines lebendigen Doubles. Was ist der Dildo? Was der Penis? Hat sie keinen Penis, fällt sie gleich unter einen anderen Typ Monstrosität, unter die natürliche Monstrosität der Femininität. Wenn wir aufwachen in der Aufmachung, ausgepackt und Haut und Haut und langsam und kleb. Artikel 4, Paragraph 2. Gefühle und Plastik. Der Dildo rekonfiguriert die Grenzen des fickenden Körpers. So stellt er die Vorstellung in Frage, nach der die Grenzen des Fleisches mit den Grenzen des Körpers zusammenfallen. Der Dildo stört die Unterscheidung zwischen empfindendem Subjekt und unbeseeltem Objekt. Der Dildo stellt die Frage nach dem Tod, der Simulation und der Falschheit im Sex. Umgekehrt verpflichtet er sich, das Leben zu befragen, die Wahrheit und die Subjektivität im Sex. Der genießende Dildo weiß. Bonbons aus Plastik. Haut auf Plastik. Nein. Geschnallt. Ganz. Und lila. Alien und bei uns verklebt und langsam Pudding verklebt mit den Leberkleber ganz verbrust. Aus Plastik geschnallt ganz und lila ganz Bonbons aus Plastik mal klein im Bett ist wissen klein verdeckt kleb zerbissen in blau mit Wasser Plastik Bonbons aus Plastik die ganze Nacht 13 sind Bonbons aus Plastik. One, two, der Mäxigkeit. 7, 8, Bonbons aus Brücht gebracht. Bonbons aus Plastik. Mal groß. Bonbons Haut, Haut. Uns 4, 5, 6 und 10. 7, 8, Plastik. 13 uns Glück gebracht. Bonbons mal groß. Plastik. Haut, Haut. Plastik. Plastik. Haut, Haut. Ausgepackt. Haut. Und Haut. Ausgepackt. Und Haut. Ausgepackt. Dein es waren die Bonbons aus Plastik, die uns Glück gebracht. Bonbons aus Plastik die ganze Nacht. Haut, Haut. Plastik. Haut, Plastik. Haut. Haut. Plastik. Haut. Plastik. Haut. Haut. Haut. Haut. Plastik. Haut. Haut. Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut, Haut. Artikel 5, Paragraph 1. Ich bin nur Interview mit einem Singer-Songwriter-Püppchen. Zweite Frage. Wie beeinflusst die Offenlegung sämtlicher Prozesse zur Herstellung einer Platte die Musik? Wie beeinflusst dich dieser Prozess? Wie beeinflusst es vielleicht die Rezeption der Zuhörer? Den größten Einfluss hatten wohl die Deadlines. Also vielmehr die Lifelines. Als GeburtshelferInnen hatten wir unverschiebbare Termine. So gab es alle 2 Monate 2 neue Songs und neue Hafenteile. Da wir aus Erfahrung wissen, dass beim musikalischen Improvisieren die Musik entsteht, die uns am meisten begeistert, brauchten wir eine echte Bühnensituation, um die neuen Texte und Songs wuchern zu lassen. Also eine Situation zwischen Austausch, Spiel und Hexenkunst. Dritte Frage. Warum ist es wichtig, diese Prozesse offenzulegen? Und welche Prozesse meinst du konkret? Durchs Ausprobieren und Experimentieren wissen wir ziemlich seltsame Dinge, die mittlerweile unabdingbar sind für das neue Album. Zum Beispiel, wie viel Silikon die Lötstellen der Piezo-Mikrofone bedecken sollte, damit sie optimal klingen. Oder wie die Harmonie eines Songs dem Text begegnen sollte, um ordentlich zu übertreiben oder zu untertreiben. Oder wie lange der Lockenstab die Haare erwärmen sollte, bis die Locken bleiben. Solche Sachen haben wir auf der Bühne gezeigt. Wir haben versucht, dieses Bauen zu entzaubern und die Einfachheit der Bauprinzipien offenzulegen. Nicht als Workshop, sondern als Konzert, als Show. Das hier ist die kleinste Harfe, die wir gebaut haben. Da gibt es eine Saite, über Holz gespannt, 2 Klavierstimmwirbel, 2 Keile, 1 Kontaktmikrofon. Das ist das Bauprinzip, auch für die großen Harfen. Fünfte Frage. Was hältst du von der Musikindustrie und ihren Mechanismen? Was stört dich? Ich habe keine Ahnung von der Musikindustrie. Wir machen ja hier so Kunstkram, der sich kaum verkaufen lässt. Wir nehmen nur symbolisch und aus Versehen in der Mangelung an Alternativen an etwas teil, was zu Recht immer noch als Musikindustrie bezeichnet wird. Mich stört sozusagen, dass ich mich ohne dem Aufwand halbwegs entsprechend Geld dafür zu bekommen, ich mich trotzdem an etwas beteilige, was irgendwo einen Gewinn erzeugt, der aber irgendwo ganz anders entsteht und meistens ganz weit weg von dem Ursprungsort von zum Beispiel Musik oder Texten über Musik. 10. Frage. Vorher maskiert, anonym, jetzt die totale Offenheit. Warum dieser Wandel? Ich war nie maskiert oder anonym. Ich war immer für alle zu sprechen und habe mir größte Mühe gegeben und keinen Aufwand gescheut, mich vollständig mitzuteilen. Ich war nackt, in Hochglanz. Wenn Offenheit aber Authentizität bedeutet, dann war ich nie da und bin auch jetzt nicht hier. 11. Frage. Warum ist es wichtig, die Rollen zu wechseln? Kann man dadurch Musik anders und neu wahrnehmen? Keine Ahnung. 12. Frage. Was ist üblicherweise das Geheime, das Verborgene in der Popmusik? Ich finde, alles an Popmusik ist geheim, und zwar für alle Beteiligten. Angefangen von der unnachahmlichen Bassline, die die Bassistin vielleicht mit kopfüber umgeschnalltem Instrument eingespielt hat, bis hin zur Zahnlücke der Person, die die Texte ins Mikrofon haucht. Und was ein Publikum darin sieht, ist eben auch ein Spiegel des eigenen Geheimwissens. Ich fange zum Beispiel meistens an zu heulen, wenn Tina Turner singt. I wanna make $1 million. I want to live out by the sea. Have a husband and some children. Yeah, I guess I want a family. Diese Frage ist halt so eine Frechheit eigentlich, dass, aber wenn ich das auch noch bediene, ich finde im Text ist es schon so übel, dass ich das nicht, da darf ich mich nicht draufsetzen irgendwie, aber... Ich versuche im Interview zu singen. Wie die Nachtigall, die ich hier öfter am Kanaldelta treffe. Weil um zu singen, will ich gekommen sein. Zum Singen suche ich mir manchmal großes Scheinwerferlicht. Und dann ist ein Interview auch immer ein Duett, was aber auch immer zum ersten Mal stattfindet und nicht geprobt werden kann. Also zum Beispiel zwischen dir und mir hier gerade. Dann bin ich zu schüchtern und zu unsicher, um zu singen. Ich probe das dann vorher für mich alleine und du auch. Und du kommst mit vorbereiteten Fragen. Ich kann mir aber nur ganz theoretisch vorstellen, wie das ist, das dann zu teilen. Und dann gibt es noch diese Kamera und dieses Mikrofon und das Licht. Und das macht mich alles ganz unsicher. Artikel 5, Paragraph 2. Eine Harfe wie ein V. Bau doch. Bau. Bau doch ein Nest. Und nichts aus Stahl, nichts aus Draht und Klötzen. Bau doch was Weiches, was Kuscheliges, was Kleines. Ich baue zusammen mit Simon Bauer. Bau. Bau ich diese riesige V-Harfe. Bau aus Stahl und Klavierdraht und Hartholz. Klotz. Und oft denke ich, bau doch was Kleines, was Weiches, was aus Wasser. Aber ich brauche dieses große Ding, weil ich daran besonders klein sein kann und weich. Schmelzen, Schmiegen. Bau. Bau. Bau. Bau. Bau. Die sumerische Göttin. Bau. Bau. Die Vulva-Weisende. Bau. Die Hüterin der Quellen. Höhlen, Eingänge und Nester. Ich bin diese eine Singvogel da. Und Bau. Ein kuscheliges Nest aus Metall. Schweres Metall. In der chinesischen Medizin ist die Hauptaufgabe des Metallelements das Trennen, Abgrenzen und Ausscheiden. Es hilft den Körpern, Giftstoffe loszuwerden. Bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau, bau. Und dann Cis. Also Cis kommt auch vor auf der Harfe. Fünfmal auf der Holzharfe in jeder Oktave einmal und dreimal auf der Stahlharfe. Es ist so, dass ich die Behauptung der reinen Schwingung von Cis im Alltag oft als sehr anstrengend erlebe. Das hat, glaube ich, einerseits etwas mit dem pH-Spiegel meiner Haut zu tun und der Schwingung, die dieser Ton hat. Der pH-Spiegel meiner Haut ist generell ziemlich niedrig und wenn mir diese Schwingung begegnet, dann fällt er weiter ab und dann fängt meine Haut an zu jucken und ich bekomme rote Flecken. Und womit es andererseits etwas zu tun hat, ist diese Verbrüderung zwischen Cis und handwerklicher Arbeit. Es ist nämlich so, dass zwischen Cis und Handwerk eine große Komplizerei besteht. Artikel 6, Paragraph 1, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, Selbstauslöserin. Selbstauslöserin. Bin ich schon ausgelöst? Oder noch im Selbst? Ein Foto von dir ist ein Foto von mir. Hinter jedem Blitz eine Wolke, die mich bettet und wiegt. Verkörperung liegt in der Luft. Posen aus dem Poesiealbum meiner Selbstauslöserin. Danke für die Lachfalten, Federboa. Ich übe sie zu tragen. Aus der Tiefe steht sie mir zu, ihren Zauber zu probieren aufzugehen. So hell, die Sonne verwechseln, die Sonne verwechseln. Selbstauslöserin. Hallo du. Bist du da? Die Musik wäre verbraucht ohne dich. Ein Schlupfloch durch meine Selbstauslösung. Ausgelöst ins Du gedrückt, ich schreib mich neu ab. Wie du mich liest, so lieg ich da. Wollte ich für etwas stehen? Oh, du. Ich brauch dich, Tonträgerin. Diesen Ton loszuwerden, mich wirst du nie wieder los. Spürst du das Eintönige? Ich habe es selbst diktiert und abgeschrieben. Auf die Knochen, nur du. Du liest mich durch. Du liest mich durch. Hinter dem Abgeschriebenen und über der Oberfläche, du hast mich eröffnet. Glücksgriffe in die Schatulle meiner Selbsteinlösung. Selbstschluss, raus, löschen, Selbstauslöscherin. Danke. Du. Du, du, du. Du, du, du. Ich hab die Sonne verwechselt. Ich hab die Sonne verwechselt. 10. Sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins. Artikel 6, Paragraph 2. Im Tonstudio herrscht ein rauer Ton. Du wirst nicht nach deiner Produzentin gefragt, wenn du als Mann gelesen wirst. Ich kann aber gar nicht für Schlagzeug komponieren. Das hat alles die Produzentin gemacht. Sing. Ich bin nur das Singer-Songwriter-Püppchen. Sing, sing. Sing. die Steine hinter der Gartenbank schon oben angekommen. Es gibt Sing. Keine Klarheit, es gibt keinen Nebel, es gibt mehr Zeit zu schwingen, Sing. Wo die Menschen den Regen hören, bevor Wolken aufziehen. Es gibt keine Stille, es gibt keinen Donner, nur Gedanken, Blitzgeklimper, dass ich eintausche gegen Geld, Money. Sing mir noch einmal Geld, Money. Sing. Sing, Geld, Money, Gebiet. Sing. Es Sing. Ist heißer als die Liebe, die mir fehlt. Wenn mir füreinander verglühen, ob es Liebe ist oder nicht. Sing. Ich hab nicht das passende Nervenkostüm. Sing. Egal. Sing. Es ist sowieso geklaut. Es eilt voraus. Ich schwitze, wenn ich mich auszahle. Nehme ich einen Shutout, schleudere ihn gegen die Fassaden, die mich spiegeln. Tragen dein Graffiti. Ich hab keine Sing. Zeit, mich zu verlieben. Sing. Sing. Weil ich am Herzen bin. Danke, dass du dir Zeit nimmst, mich abzukassieren. Mir erspart, mich selbst abzuziehen. Wenn wir uns anlächeln, wenn der Scanner piepst, wenn wir uns zum Abschied was wünschen, war das Sing. Ein schönes Lied. Ich hab alles gegeben. Sing, sing. Behalte nur diesen Körper, weil das Geld man nie braucht. Sing mir noch einmal. Sing, sing, sing. Gebet. Es ist heißer als die Liebe, die mir fehlt. Wenn wir füreinander verblühen, ob es Liebe ist oder nicht. Sing mir noch einmal. Artikel 7, Paragraph 2. Nutzschall aus Störschall. Hallo? Das ist gut, dass du das sagst. Hallo. Da wollte ich schon die ganze Zeit drüber reden. Wenn ich abnehme, aber das sagen wir ja nicht mehr, abnehmen, wir sagen rangehen. Also, wenn ich rangehe und am anderen Ende kommt kein Wort, kein Pieps, kein Tut und mein Hallo verhallt, fällt es in die Muschel oder fliegt es ins All? Was wird denn aus meinem Hallo, wenn ein drittes und viertes Ohr fehlen? Was geht denn ab, wenn es frei funkt, das Hallo? Wie weit kann es gelangen, wenn da kein anderes Ohr ist, das es schluckt? Ein Freizeichen ist kein Freizeichen. Es ist in Wirklichkeit ein Verbindungszeichen. Und was verbunden ist, funkt eben nicht frei. Akustikkopplerin hin oder her. Elektrische und magnetische Felder, Gravitationsfelder und elektromagnetische Wellen. Und da kommt jetzt unser Hallo daher. Ungebundene, empfängerinnenlose Schallwellen, die ja von sich aus auch nicht so gezielt losziehen. Glaube ich zumindest. Ist dieses Hallo Nutzschall oder Störschall? Ich unterscheide darin ja nicht. Wir sollten niemals Störschall herausfiltern. Ich selbst arbeite ja meistens mit Störschall. Aber die Menschen wissen das nicht, weil ich nicht drüber spreche, rede. Im Grunde wissen wir doch, dass aller Schall Schall ist und der Rest bereits Interpretation, Musik halt. Störschall und Interpretation. Und dies gilt es akustisch zu koppeln. Koppeln und kuppeln. Hallo? Verbindung, Störschall, Kontakt. Artikel 7, Paragraph 3. Keine Zeit der Menschen kann sie warten machen. Die See hat mich nicht vermisst. Ich versuche nicht zu denken. Sie wird gar nicht gemerkt haben, dass ich weg war. Das nächste Mal, wenn sie mich aufnimmt, kennt sie mich noch in- und auswendiger. Ich komme nun mal von ihr. In deinen Armen, ins Uns gedrückt, wollte ich warten, bis es vorbei ist. Du hast alle Zeit der Menschen, ein Augenzwinkern ins Universum. Unter der Brücke am Kanal zieht sich ein Walfisch ans Land. Triefende Wimpern ringen um die Traugen. Er lässt sich die Kruste wachsen. Die Luft ist dick genug zu atmen. Lässt sich von der Stadt durchströmen. Er will sagen, ich mag es hier so, wie es ist. Und heraus kommt ein Lied, das die Menschen als Klagelied erwähnen, in ihren Tagebüchern, mit den Nummern auf jeder Seite. In den Gerippen der ausgeschwemmten Stadt sitzt einer an der Bushaltestelle, atmet Luft wie Partikel, hat sein System umgestellt, zu sprechen, zu müde, schwebt durch den Staub wie ein Walfisch im Wasser. Am Friedhof Getreidespeicher steigt er aus. Er will auf seinem Grabstein lesen. In deinen Armen, ins Uns gedrückt, wollte ich warten, bis es vorbei ist. Du hast alle Zeit der Menschen, ein Wimpernschlag ins Universum. Artikel 8, Paragraph 1, Proletarier des Anus. Die Penetration des Anus mit der Faust, die sich seit den 70er Jahren im Zentrum der schwulen und lesbischen Community systematisch entwickelt hat, muss als Beispiel kontrasexueller Hochtechnologie angesehen werden. Die Arbeiter des Anus sind die neuen Proletarier einer möglichen kontrasexuellen Revolution. Der Anus ist ein universales Zentrum. Wer hat keinen Anus? Der Anus ist eine Zone ursprünglicher Passivität, ein Zentrum der Produktion von Erregung und Lust, das auf der Liste vorgeschriebener orgiastischer Partien nicht erscheint. Er ist eine Fabrik der Wiederherstellung des kontrasexuellen Körpers. Die Arbeit des Anus richtet sich nicht auf Fortpflanzung und basiert auf keinem romantischen Verhältnis. Jede Stelle des Körpers ist nicht nur eine potenzielle Oberfläche, sondern auch eine Eingangsöffnung, ein Fluchtpunkt, ein Entladungszentrum, eine virtuelle Achse der Passion-Aktion. Haare zu Gold. Der arbeitet ja eine an meinem Traum. Das spinnt ja eine. Vollzeit, Überstunden, Nachtschicht, schlaftrunken, hellwach. Das bin ja ich. An meinem Traum. Ich spinne Haare zu Gold. Seite um Seite bin ich gespannt, was das Spinnrad will. Immer wieder dich. Ich bin das Papier. Du kannst mich knicken. Zu einer Nachtigall mit Locken aus Gold. Dann geht alles so einfach. Deine Hände flechten Zauber. Und meine Haare zu Gold. Haare zu Gold. Es wimmelt von dir. Du bist unsichtbar sichtbar. Ich hab Angst vor Gespenstern. Hab ich? Es wimmelt. Es wuselt. Die Maikäfer summen ein Raumschiff aus dem Baum, um den ich tanze, mit dir. Wir heben ab, sichtbar, unsichtbar. Ein Ohrwurm kribbelt wie deine Lieder auf meiner Haut. Hand in Hand, in Schale geworfen, unter der Walnuss ein Wellenkreis im Tonsee. Ich vermisse deine faustdicken Ohren und deine Augen, die mich machen zur einzigen Nachtigall hellwach auf der Welt. Und meine Haare zu Gold, Haare zu Gold. Ich weiß nicht, was ich jetzt noch brauche. Haare aus Gold? Ich gehe mit Straßenkatze und Fuchs in die Stadt, wo unsere Wortschatz Rückzugsorte hat, wo Fake-Pelze Mode machen, wo Rapunzel mir zeigt, wie es geht, Haare zu Gold zu machen. Haare zu Gold. Artikel 9, Paragraph 1, Tiermusik in Schutzgebieten. Flamingo-Manifest. Flamingos sind Flamingos, bis sie widersprechen und sich als was anderes vorstellen. Wenn zwei Flamingos zusammenstehen, halten sie ihre Nasen und Hälse so aneinander, dass ein Herz entsteht. Wenn eine Kamera auftaucht, stellen sich Flamingos auf ein Bein und klimpern mit den Wimpern. Wenn Flamingos den Wunsch äußern, ihre Federn zu färben, sollte man sie zum Styling ermutigen und begleiten. Flamingos liebäugeln mit Glitzer und können gut mit NagelstudiobetreiberInnen plaudern. Flamingos brauchen rotes Gemüse und Karotten, um pink zu bleiben, wenn sie in Gefangenschaft leben. Flamingos brüten nur, wenn ihr Lebensraum ihnen dazu geeignete Bedingungen bietet und die Gruppe groß genug ist. Flamingos brauchen keinen großen Geschlechtsdimorphismus, weder in der Pubertät noch im Zoo. Es verbietet sich, flanierende Flamingos auf Zebrastreifen zu erschrecken. Nur weil Flamingos gut schwimmen können, ist ihnen noch lange nicht abzuverlangen, das unter Beweis zu stellen. Flamingos haben ihren eigenen Tagesrhythmus, der sich auf ihre sie umgebende Lebenswelt bezieht und keine Regeln befolgt. Flamingos malen keine Anführungszeichen in die Luft, wenn sie über ihre Extremitäten als Gänsefüßchen reden. In Gemeinschaft sparen Flamingos Energie und fliegen in V-Formation. Flamingos aller Wälder, vereinigt euch! Artikel 9, Paragraph 2. Ich male keine Anführungszeichen in die Luft und stehe in Gänsefüßchen, das wird super laut, wenn alle Worte Tiere werden. Ich werde dastehen, die Stille wird mich beschließen. Ich male keine Anführungszeichen in die Luft. Die Sonne ist aufgegangen, ich habe mich geirrt. Es war beschlossene Sache, schwerelos zu werden, kabellos. In blau gelüfteten Himmeln, in ausgetragenen Jeans, ich falle auseinander wie zusammen. Im Entsetzen der Anführungszeichen verstehen wir uns stillschweigend. Im Entsetzen der Worte stehen wir, ohne Anführungszeichen, Sie hören in Gänsefüßchen. Steven Premix. Ein Hörspiel von Hans Unstern mit KomplizInnen. Simon Didet Aivi, Simon Bauer, Daniel Christensen, Daniel Krämer, Paul B. Preciado, Tüke Royal und Ozruki Schmidt. Stimmen: Black Cracker, Lina Krüger, Jesseline Preach, Tüke Royal, Ozruki Schmidt, Rike Schuberti, Hans Unstern, Clifford Wells und Sarah Diehl. Ghostwriting: Benja Damczak, Laurie Anderson, Cherie, Black Cracker, Sarah Diehl, Bikini Kill, Vika Kirchenbauer, Malaria, Thomas Meinecke, PC Nackt, Amanda Palmer, Pian, Jesseline Preach, Mitu M. Sanyal, Helge Schneider und Tina Turner. Harfe: Simon Bauer, Hans Unstern, Els Vandeweyer und Anna Fichtel. Live Recordings: Mia Becker. Komposition: Simon Bauer und Hans Unstern. Die Texte aus Kontrasexuelles Manifest von Paul B. Preciado wurden aus dem Französischen übersetzt von Katja Diefenbach, Stefan Gehner und Tara Herbst. Ton: Christian Alten, Nicole Graul und Max Power. Regieassistenz: Eva Soloch. Regie: Hans Unstern. Dramaturgie: Michael Becker. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2017. Das ist mir gerade sehr dominant. Schön, dieses Gefühl, dieses Erzählen. Es ist vorbei, wenn du willst. Einfach schön.